Zum 72. Jahrestag der Befreiung Koreas schickte die Familie des Internationalisten Nowitschenko den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Blumenkorb, der am 15. August an ihren Bronzestatuen auf dem Hügel Mansudae niedergelegt wurde.